Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Eine Journalistin diskutiert mit Alexander Klein, Finanzexperte bei einer Bank, und der 13-jährigen Katja Greve über das Thema Geld sparen. Zum heutigen Weltspartag wollten wir wissen, ob es sich lohnt, Geld zu sparen und wie man das am besten macht. Herr Klein, ich beginne mit einer Frage an Sie. Seit wann gibt es diesen Tag? Den Weltspartag gab es im Jahr 1925 zum ersten Mal. Er soll auf die Bedeutung des Sparens hinweisen. Und weil es besonders wichtig ist, dass man von klein auf das Sparen lernt, können Kinder an diesem Tag mit ihren gefüllten Sparschweinen zu einer Bank oder Sparkasse gehen und sie dort lehren. Als Dankeschön bekommen sie Kuscheltiere, Spiele oder Süßigkeiten zusammen mit ihrem Sparbuch. Katja, hast du das auch schon gemacht? Hast du ein Sparbuch? Ja, ich bin mit 6 Jahren mit meiner Spardose zur Sparkasse gegangen. Meine Eltern hatten mir schon vorher erklärt, dass mein Geld auf ein Konto eingezahlt wird, und ich freute mich darauf. Als dann aber der Kassierer mein Geld nahm, fing ich an zu weinen. Anscheinend dachte ich, er nimmt mir mein ganzes Geld weg. Das erzählen mir meine Eltern immer noch, und wir lachen dann darüber. Herr Klein, haben Sie ähnliche Geschichten in der Bank erlebt? Es ist für Kinder nicht so einfach zu verstehen, was mit dem Geld passiert. Auf einmal haben sie nur noch ein Büchlein, in dem eine Zahl steht. Das ist keine Selbstverständlichkeit und wirft natürlich viele Fragen auf. Aber so bietet sich die Gelegenheit, den Kindern diese Fragen zu beantworten und alles zu erklären. Und wie war das bei Ihnen? Haben Sie als Kind immer gespart und alles sorgfältig aufgeschrieben? Ganz im Gegenteil. Als ich klein war, konnte ich überhaupt nicht sparen. Mein Taschengeld ging immer schon am ersten Tag aus. Mal wollte ich ein Comicheft, mal eine Schokolade und gleich war das Geld weg. Mein erstes Sparbuch bekam ich dann mit 12 Jahren. Das hatte mir mein Opa geschenkt. Katja, wie gehst du mit Geld um? Sparst du auf eine größere Anschaffung oder gibst du dein Taschengeld sofort aus? Bei mir ist es so. Ich bekomme ziemlich viel Taschengeld, muss aber meine Kleidung und Schulsachen selbst bezahlen. Und einmal die Woche gehe ich auch aus. Sie können sich ja denken, da bleibt nicht viel übrig. Aber von meinem Großvater bekomme ich oft Geldgeschenke. Und dieses Geld spare ich dann. Nächstes Jahr möchte ich mir davon einen Computer kaufen, damit ich meinen eigenen habe. Toll! Mit 13 kannst du dein Geld einteilen und sogar für einen größeren Wunsch sparen. Gratuliere! Weißt du, selbst Erwachsene schaffen das oft nicht. Statt vorher das Geld für etwas zusammenzusparen, nehmen Sie einen Kredit auf. Das scheint eine einfache Lösung zu sein, ist es aber im Grunde nicht. Die Schwierigkeit ist dann, das Geld wieder zurückzuzahlen. Und da beginnen die Probleme für viele Leute. Für beide Seiten würde ich sagen. Auch für die Bank ist es problematisch, wenn der Kunde nicht imstande ist, den Kredit abzubezahlen. Da die Banken lange Zeit nicht genau geprüft hatten, ob die Kunden alle Voraussetzungen für einen Kredit erfüllen, kommt es nicht selten zur Zahlungsunfähigkeit. Durch neue Regelungen hat sich die Situation jedoch inzwischen stark verbessert. Herr Klein, in letzter Zeit sind viele Leute unsicher.